Neues. Mit dem Dominik. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Und dem Martin. Okay, was war das jetzt? War was anderes, was Sommerloch. Anderes. Ich hatte ja vorher schon diesen DuckTales Over und hatte statt DuckTales dann Podcast gesungen. Oh. Ja. Ja. Oh ja. Es ist die Folge 129, glaube ich, wenn mich jetzt nicht meine Instinkte trüben. Genau, heute habe ich mal einen Random Fact rausgesucht. Random Fact. Und der ist nicht mal gesichert, weil ich den aus irgendeinem Forum habe. Ein Random Fact, der total bescheuert ist, weil am 25.03.2009 um 21.16 Uhr war der älteste bekannte Mensch auf der Welt 129 Jahre alt. Oh, okay. Deswegen sind wir auf Folge 129. Mhm. Man munkelte, dass diejenige Person zwei Tage später Geburtstag hatte. Ah. 130 geworden ist, was dann zur nächsten Folge passen würde. Aber gut. Ich weiß nicht, wie alt der älteste Mensch momentan ist. Tja. Vielleicht ist der älteste Mensch ja mittlerweile der Jünger. Ja, wirklich. Ja. Passiert. Gut. So viel zu den Random Facts für diese Folge. Dann steigen wir einfach mal voll Karacho ein in die wichtigen Dinge, die passiert sind oder die nicht passiert sind. Nämlich nicht passiert ist so einiges bei Apple im Dev Center. Ja, das ist irgendwie eine traurige Geschichte. Und zwar so, wann haben wir das letzte Mal gepodcastet? War es da noch ab? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist kurz nach dem Podcast dann verwelkt. Verwelkt. Also letzte Woche ist so eine komische Sache passiert. So, wenn man ins Developer Center bei Apple gegangen ist, kam da so eine Meldung, oh, es ist eine Unscheduled Maintenance, wir sind bald wieder für Sie da. Mhm. So, es stand dann da so ein Tag oder anderthalb und wurde schon so ein bisschen uneasy, was ist denn da los? Und dann kam da irgendwie so Stück für Stück so alle anderthalb bis zwei Tage ein bisschen mehr Text dazu, bis zum jetzigen Zustand, wo der Text heißt, ja, wir arbeiten immer noch dran, wir sind bald wieder online und wir haben jetzt auch so eine Statusseite, wie es auch für die Internetdienste an sich gibt, also für die Apple-Services, so mit iCloud-Services meistens, haben wir auch noch gemacht und jetzt geht es dann bald wieder an die Downloads für die nächsten Betas und dann geht es weiter. Und wollen Sie nicht alles. Die Downloads als letztes? Nee, als erstes eigentlich so. Ich habe die E-Mails andersrum gelesen. Okay. Das kann natürlich sein, aber ich dachte so, das ist so die Downloads, dann die Zertifikatgeschichte und dann geht's weiter. Was ist passiert? Man weiß es nicht so genau. Man hat so zwei Quellen. Also Apple selber hat gemeint, uns sind Daten abhanden gekommen. Ja, also Apple behauptet, sie würden angegriffen worden sein. Ja. Von den bösen Hackern, die dann irgendwie Daten potenziell geklaut haben. Ist aber alles gut, aber man weiß ja nie. So. Genau, weil alles Wichtige ist verschlüsselt, aber so eure Adressen und so halt nicht. Tja, ja. Aber das ist irgendwie alles gar nicht so schlimm, wie halt die Standardantwort bei sowas ist. Genau. Auf der anderen Seite gibt es eben einen Security Researcher, der viel Wert darauf legt, dass er in der Facebook White Hat Liste geführt wird, was ja so viel bedeutet wie, er ist einer von den Guten. Ja. Das ist kein böser Black Hat Hacker, der irgendwie ganz fies die Exploits verkauft auf dem offenen Markt und dann den Leuten schadet. Ja, der hat dann so durch diese, also nachdem Apple gesagt hat, okay, uns sind Daten abhanden, also jemand ist in unser Netz eingedrungen und hat Daten mitgenommen, so ist, glaube ich, die Formulierung gewesen, wenn man es etwas frei übersetzt. Ja. Nachdem hat der wohl so die Notwendigkeit verspürt, so sein Image aufzubessern oder sich überhaupt ich war nicht böse, zu sagen, hat ein YouTube-Video gemacht. Und in dem YouTube-Video hat er einerseits dann seine Radar-Reports gezeigt, die er gefeilt hat, wirklich so ganz brav. Also Bug-Reports. Genau, so Bug-Reports bei Apple, wirklich so 11 oder 12 Stück. Und halt leider auch, was ein bisschen nicht so der tolle Move war an der Stelle, dann wirklich auch Daten von real existierenden Accounts. So zwei, drei, die jetzt nicht seine waren. Das hätte man an der Stelle wohl eher bleiben lassen sollen oder noch vielleicht retuschieren, bevor man sowas macht und das wirklich veröffentlicht. Also das ist so das eigentlich, was man ihm am meisten anlasten kann an der Stelle. Ansonsten klingt es eigentlich danach, als hätte er schon relativ okay gehandelt an der Stelle. Ja, es klang auch eher so, als würde er tatsächlich irgendwie als hätte er sich halt so ein bisschen vertan, wie man Security-Bugs bei Apple reportet, weil die einfach in Radar eintragen, hilft halt nicht so wirklich. Also da gibt es ja irgendwie extra Kanäle nochmal für. Mhm. Und dass Apple jetzt so irgendwie komisch reagiert, weiß nicht, ob das daher kommt oder ob halt irgendwie wieder mal irgendjemand, der wenig Ahnung von Security Response hat, bei Apple gerade das Heft in der Hand hatte. Also an der Stelle ist halt, das ist halt die Information, die so nach außen gelangt ist. Apple selber hat eben lange Zeit erstmal nichts gesagt, dann gesagt, uns sind Daten abhanden gekommen und dann, dann noch irgendwie dazugefügt, so, wahrscheinlich weil er Jockenbärchen geschrieben hat, dass okay, wenn jetzt dein Developer-Account ausläuft, ist vielleicht deine App aus dem Store, das wäre jetzt nicht so schön und du kannst gar nicht mal renewen an der Stelle. Haben sie dann noch so einen Absatz hinzugefügt, okay, wenn deine, wenn deine Sachen auslaufen, dann habt keine Angst, sie bleiben noch online wenigstens. Aber ansonsten haben sie halt echt wahnsinnig wenig kommuniziert an der Stelle, was ich schon auch echt schwierig finde. Also gerade wenn du darauf angewiesen bist, also wenn du jetzt gerade eine App veröffentlichen willst, wenn du alles schon vorbereitet hast in iTunes Connect, dann geht es wohl. Description ändern geht wohl ab und zu mal oder auch nicht immer, aber eigentlich geht iTunes Connect noch zumindest. Aber wenn du halt eine App noch nicht mal eingetragen hattest als App in dem Developer-Portal oder wenn du neue Geräte hast, also eine Woche Downtime. Was ja auch so ein bisschen seltsam ist, dass die Approvals trotzdem weiter funktionieren im App Store. Ja. So, aber du hast halt momentan gar keinen Einfluss. Das heißt, wenn du jetzt gerade ein Update freigeschalten hast und dich irgendwie in einem Update-Text vertan hast oder irgendwie deinen Fehler drin hast, und da hast du jetzt gar keinen Einfluss mehr, wann dieses Update kommt und wie es aussieht. So. Ja. Was auch so ein bisschen komisch ist. Also irgendwas ist da noch, also, es klingt ein bisschen danach, als müsste man da noch... als hätten sie noch mehr Sorgen, ja, nicht nur die von dem Security Researcher, aber davon weiß man noch nichts. Was ich noch gehört oder gelesen habe in dem Kontext, ist, dass interessanterweise in dem für den die iAd Workbench, die ja irgendwie so auf der auf der WWDC angekündigt wurde und so für die Entwickler so promote mal deine Apps über iAd ist im Wesentlichen, dass da die Türen offen waren. Also das ist im Endeffekt so das Einfallstor für die Daten, die jetzt der Security Researcher gezogen hat, wohl echt von der Webanwendung von der iAd Workbench passiert sind, was dann nochmal ein ganz schräges Ding ist. So. Ja, ja. Also ich finde es halt irgendwie auch absurd, dass so die E-Mail, die erste, die kam, so sagt er so, ja, wir machen jetzt alles neu. So. Irgendwie, das ist alles so kaputt. Wir machen jetzt alles neu, vom Bugreporter bis über Zertifizierung und Download Area. Beim Bugreporter hatte man eh schon mal kurz einen Glimpse, dass sie eh schon was Neues in petto haben. Also ich würde mir hoffen, dass das so ist, was das Problem war. Das war der 15 Jahre alte Bugreporter wird tatsächlich mal geupdatet. Hast du den Screenshot damals nicht gesehen? Nee. Das war so kurz vor der WWDC und da war halt noch so in iOS 6-Stil. Ich glaube, den haben sie dann einfach gleich wieder gepult, wo sie hinterher dann, oh, ach, wir machen das jetzt anders mit dem Stil. Ja, aber der war so cool, ganz kurz mal online. Also da gab es so ein, zwei, drei Screenshots. Und ich meine, sie arbeiten ja schon auch inhaltlich da viel mehr und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der dann auch dann so ein paar Cross-Site-Scripting-Bugs entdeckt hat, dass die schon auch viele Sachen betreffen. Und, ja, naja. Also beziehungsweise halt irgendwie in der Authentifizierungsstruktur halt irgendwie eine ganz grundsätzliche Lücke irgendwie, die halt dazu führt, dass du von den IADs sonst wohin kommst. Das ist dann natürlich schon verständlich, dass es irgendwie, aber so, ich habe halt die E-Mail so gelesen, so nach dem Motto, ja, hier, wir haben gemerkt, da ist irgendwie was faul, deswegen machen wir jetzt alles komplett neu. Ja. So, und das ist, glaube ich, auch nicht so das, was sie vorhaben, aber es klang irgendwie so. Ist die Werbung wieder schuld? Also mein persönliches Gefühl dabei ist halt, okay, also mehr Vertrauen schafft es gerade nicht, weil wenn jetzt mal so ein Dienst wirklich so ins Ziel, vielleicht in einem Zielvisier von irgendjemandem ist, dass man dann eine Woche lang alles einfach mal vom Netz nimmt und nicht mal irgendwie die Basisverfügbarkeit herstellt. In keiner Art und Weise. Ach, das ist wieder so Apple und Internet, schwierig, schwierig. Naja, aber also, was willst du machen? Also wenn du halt wirklich von der Sicherheitslücke weißt, die halt ernsthaft ist und die potenziell halt auch öffentlich wird, weil halt der sagt, ja, ich habe es reported, jetzt kann ich es auch veröffentlichen, dann ist es halt wirklich so ein bisschen, also da ist halt so, wie heißt das? Dings Full Disclosure. Full Disclosure? Nein. Es gibt, ich weiß, was du meinst, aber verantwortungsvolle Disclosure. So, und da ist man, wenn man sich da nicht so sicher ist, dann was will man machen? Andererseits irgendwie ist es halt echt albern, dass so viel da dran hängt, dass halt so die komplette App Store Struktur so ein bisschen jetzt lahmgelegt ist. Ja, auch wirklich auch das komplette Ding an der Stelle. Also man kann ja nicht mal mehr auf die WDC-Videos zugreifen gerade so. Das ist schon auch, also es gibt ja nicht mal so, dass alles, was read-only ist, könnte man ja zumindest schnell irgendwie wieder verfügbar machen oder mal kurz. Ja, ja, aber wenn du dich halt einloggen musst, dann hilft es halt auch nicht, dass es read-only ist. Ja, also. Ja. Genau. Dann sind wir wieder bei der NDA. Vielleicht sollte man die YouTube-Videos einfach wieder aktivieren. Aber ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja immer noch die Sweet Solution Web-Apps, die man machen kann. Und da bin ich auf ein nettes Problem gestoßen. Und zwar, dass du ganz schwer nur Sound abspielen kannst im Safari-iPhone-Browser und iPad-Browser. Du kannst nur ganz schwer Sound abspielen in Browsern. Punkt. Jein, also es gibt halt ein paar, die können das vernünftig und es gibt ein paar, die können es nicht und das ist halt so das übliche Browserproblem. Nein, aber iOS ist ja so, was mir nicht bewusst war, so eingestellt, dass er Sound automatisch gar nicht abspielt, sondern nur, wenn du eine User-Eingabe hast. Okay. Also nur, wenn ich auf einen Button klicke, dann darf ich als Webseite Sound abspielen. Ansonsten fällt er einfach unter den Tisch. Das fand ich etwas seltsam, diese Beschränkung. Naja, also ist vielleicht aber auch ganz gut, wenn die Werbung nicht irgendwie automatisch Sound abspielt. Ja, gut, da sage ich halt, dann gehe halt auf eine andere Seite. Also ich weiß nicht, ob das technisch geregelt werden soll, weil ich weiß auch nicht, warum das so ist. Wenn sie vielleicht die Konkurrenz scheuen und man lieber native Apps machen soll, statt irgendeinen Webkram, ist das okay. Aber wenn du jetzt ein Webspiel spielen willst, was ja meistens sowieso sofort abraucht auf so einem Gerät. Ja, da hatten wir ja letztes Mal den Artikel zu, auch warum das so ist. Aber so, ich finde halt, da kannst du ja damit rechnen, dass irgendwie jede Webseite dann das Quäken anfängt. Gehst du auf die New York Times und dann hast du plötzlich irgendwie so Autowerbung. Dann wäre das doch schon immer so. In den Desktop-Browsern kannst du ja Sound abspielen automatisch. Das passiert ja auch oft genug, wenn du keinen Adblocker an hast. Ja, bei Ads finde ich es echt auch. Also ich habe keinen Adblocker an und das passiert gar nicht so oft. Also eigentlich ist es immer ein Indikator dass die Seite nicht sehr, sehr seriös ist. Ja, also es ist so, in der Seriosität der Seite geht es nach unten, aber so grundsätzlich passiert es auch schon mal bei sowas wie, auch bei Spiegel Online dann, wenn du den Mauszeiger aus Versehen in dieser Wallpaper-Ad hast, dann, also nur wenn der Mauszeiger drüber hovert, dann spiele ich Sound, aber mein Gott, ich tue den Mauszeiger halt weg, weil ich den Artikel sehen will und mir so im optischen Feld stört. Gut, also ich bin der Meinung, dass das nicht die Aufgabe von Apple ist, das zu verhindern, sondern die Aufgabe der Webseitenbetreiber. Und wenn die Webseite scheiße ist und sowas macht, dann gehe ich da halt nicht hin. Okay, und dein konkreter Anwendungsfall war, du wolltest so eine Web-App wirklich machen, so für iOS oder was? Genau, also... Was ja auch nochmal eine andere Situation ist. Ich wollte mehr oder weniger eine Präsentation halt jetzt modern nicht als Video abspielen lassen oder so, sondern halt als HTML5-Kram mit Sound. Und das ist dann auch so, wenn du das installierst im Dashboard, dass es dann immer noch so ist? Im Dashboard? Also wenn das hier irgendwie... Das als Icon in... Ah ja, das weiß ich nicht genau. Ich habe dann... Ja, weil da musst du nämlich mal gucken, weil da sind die Beschränkungen schon auch andere, weil da läufst du dann ja Eagle Sandboxed und hast eine andere JavaScript-Engine. Kann gut sein, dass du da auch Sound machen darfst dann. Also das Ganze war von hinten durch die Brust ins Auge. Das lief dann alles noch über Adobe DPS und so. Was meine Annahme war, dass sie tatsächlich den Webplayer hernehmen, den Cocoa Webplayer. Also gar nicht Safari jetzt selber, sondern in dem Fall halt eine Web-Einbindung, um HTML, eine Webview, oder was? Webview, genau, okay. Um HTML darzustellen. Und dass es da nicht geht, finde ich dann auch nochmal eine andere Qualität, als wenn es in Safari nicht geht. Ja, aber weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Jo, vielleicht weiß ja auch jemand einen Workaround. Ich habe noch keinen gefunden. Deine konkrete Toolchain, nur damit jemand... Full Disclosure an der Stelle, wenn dir jemand helfen soll. Ich habe es ja dann auch noch mit einer normalen Toolchain versucht. Die konkrete Toolchain war jetzt muss ich überhaupt die Namen dieser Produkte wissen. Oh Gott. Adobe, wie heißt es denn? Edge? Mhm. Edge Animator in InDesign als über die DPS als iPhone-App. Okay. App. um so ein InDesign-Dokument zu exportieren als App, das geht so, oder? Genau. Mhm. Okay. Was, also da muss ich sagen, dass das funktioniert, da hätte ich mich jetzt nicht drüber aufgeregt. Ich habe dann aber in dem Zuge eben getestet, ob es direkt HTML in Safari geht und das war nicht der Fall. Vielleicht funktioniert es ja auch einfach so in der WebView, das sollte man vielleicht mal ausprobieren. Hm. Gut, ja, so viel zum Schlenker. Noch ein anderer Schlenker dann, so, es ist wohl auch so gewesen, dass die Activation-Server von Apple mal down waren heute oder vielleicht immer noch sind irgendwo. Ich habe leider nicht mehr Informationen, als so auf Mac Rumors rumgeistert. Was natürlich auch eine sehr fatale Sache ist. Also wenn du dein Gerät kaufst und nicht aktivieren kannst. Das ist dann durchaus ärgerlich. Ja. Das ist schon auch so ein, ich meine, die Aktivierung, dass die an sich immer noch notwendig ist, ist auch schon sehr nervig. Ja, also das vergesse ich auch immer wieder bei neuen Geräten, dass ich jetzt irgendwo ein Netz brauche, damit ich zumindest einmal das Ding freischalte. Sehe ich ja nach wie vor nicht ein, warum es das brauchen sollte. Machen sie aber. Und wenn diese Server dann down ist, dann ist es so richtig doof. Aber wenn ich jetzt Apple angreifen würde, dann würde ich, glaube ich, auch die Server attackieren. So. Ja, böse Falle ist da auch immer die PIN-Sache. Wenn du jetzt deine PIN nicht gerade auswendig weißt und dein System aktualisierst. Oh, deine SIM-PIN meinst du jetzt ja. An der Stelle? Ja, ja. Wenn du auch noch ein SIM-Log-Handy hast, wo du dann auch noch... Eine SIM muss man eh immer auch einlegen beim iPhone, oder? Beim iPhone weiß ich es gar nicht so genau. Wenn es unlocked ist, musst du, glaube ich, oder brauchst du da eine SIM? Weiß ich jetzt gar nicht. Man weiß es nicht so genau. Aber es gibt einen Setup-Schritt und der ist nervig. Ja. So. Ja. So. Gegen Setup, meine Damen und Herren. So viel zu Apple. Ja. Ich hab die Woche eine ganz seltsame E-Mail bekommen, die mich sehr überrascht hat. Es gibt ja dieses Amazon Auto-RIP, heißt das. Mhm. Und das ist halt irgendwie so, das bewerben die als Feature für, wenn du jetzt eine neue CD kaufst, für die Menschen, die noch CDs kaufen, dann bekommst du automatisch die MP3s dazu und die sind dann irgendwie so automatisch in deinem Amazon Cloud Player, was irgendwie auch so ein Ding ist, dass da irgendwo auf der Amazon-Seite existiert und wo es auch Apps für gibt tatsächlich, dass ich aber bis jetzt überhaupt gar nicht ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe das irgendwie nie angeguckt, so. Und dann bekam ich diese Mail so, hey, hallo Martin, du hast ja irgendwie so vor 13 Jahren bei uns eine CD gekauft. Die ist jetzt übrigens in deinem Cloud Player. Also die haben irgendwie meine ganzen CD-Käufe vergroßvatert sozusagen, also as in grandfathered in. Und haben mir irgendwie retroaktiv dazu die MP3s in meinen Cloud Player geworfen, irgendwie so von 50 CDs oder so. Was ich schon krass finde, so. Haben sie bei mir auch gemacht, eine Woche später, so gefühlt eine Woche später oder ein paar Tage später habe ich dieselbe E-Mail bekommen. Mhm. Ich habe weniger CDs gekauft, aber es sind trotzdem irgendwie 120 Tracks gewesen, die dann aufgetaucht sind. Und eigentlich ganz schön, so zack, Download, Klick, ab in die iTunes Match, was ich da noch nicht selber schon gerippt hatte. Freut mich. Ja, so. Und es ist halt irgendwie total absurd. Also ich habe die CDs halt schon gar nicht mehr, weil die habe ich ja beim Umziehen weggeschmissen. Ja, ja. So, und jetzt kriege ich halt irgendwie die MP3s umsonst nachgeworfen. Das geht auch, mir auch so. Auch lustig. So ein bisschen wie die Stuttgart-Barre-Werbung damals, so mit, ja, ich kaufe mir die CDs, ripse und verkaufe sie dann weiter. Das genau. Ist super. Das war sogar eine Apple-Werbung, ja, oder? Ja, das war so. Das war so eine deutsche iTunes-Werbekampagne mit Benjamin von Stuttgart-Barre. Noch so mit Mix-Rip-Burn noch mit iTunes. Genau. So von und irgendwie her. So hier, ich ripp mir das alles und dann versteige ich meine CDs auf eBay. Ja. Ja. Was ja legal ist, ja, nach wie vor. Man darf das tun. Dass man damit wirbt, ist vielleicht nicht so geschickt, wenn man mit der Musikindustrie aufsteht. Aber so eine CD, die nicht gekopierschutzt war, was ja damals auch so war, nehmen, Sicherheitskopien machen. Ich würde bezweifeln, dass es damals so war, dass CDs nicht kopiergeschützt waren. Zumindest würde das die Musikindustrie anzweifeln. Es gab durchaus einige CDs, die sich nicht an den Redbook-Standard gehalten haben. Mhm. Und ob das jetzt einen validen DRM, also einen validen Kopierschutz darstellt, das ist wahrscheinlich dann eine Frage, die ein Gericht klären muss. Ich verstehe. Ja, aber so grundsätzlich, ja, das ist erlaubt. So. Das war zumindest mal erlaubt. Das war zumindest mal erlaubt. Naja, ich bin gespannt, ob demnächst meine Bücher auftauchen, die ich irgendwann mal beim Hunduwe gekauft habe. Das war natürlich super. Also alle Amazon-Bücher so als E-Book, so als Dreingabe, die man mal gekauft hat. Das wäre schon wieder eine ganz andere Dimension. Ja. Vor allem da lohnt sich's gewichtstechnisch wirklich. Tja, ja, wobei die CDs haben auch einiges an Gewicht. Also wenn du so 50 CDs wegwirfst, ja, das darfst du auch nicht unterschätzen. Ja, das steht bei mir nämlich auch jetzt an. Mhm. Aber ich habe die nicht bei Amazon gekauft. Mist. Tja, tja, tja. Nun ja, nun denn. Und dann haben wir ganz ungewohnt Nachrichten aus der Android-Welt und Google-Welt. Wieso eigentlich? Weil Google hat sein Nexus 7-Tablet abgedatet mit einem Retina-Display. Und Retina im Sinne von noch viel toller als das Retina von iPad 4. Also irgendwie noch eine höhere Pixeldichte. Und man könnte ja jetzt hoffen, dass es so ein gutes Vorzeichen ist für ein eventuelles Retina iPad Mini. Ja, ja, Apple kauft jetzt Nexus 7 und schneidet da ein iPad Mini raus. Genau, genau. Also es ist eine höhere Pixeldichte, aber es ist weniger absolute Pixelanzahl, weil das Nexus 7 nach wie vor eben noch 7 Zoll ist, klar. Ja, ja. Ja, aber nee, mein Wieso war eher so, gibt es irgendeinen konkreten Anlass, warum Google, ist es einfach so ein Produktannouncement so zwischendurch mal oder gab es irgendwie ich habe jetzt keine Art konkreteren, von Event, die man verplant nee, hat? Nee. Comic-Con. Genau, genau. San Diego Comic-Con, da lag das jetzt, glaube ich, nicht dran. Sie hauen es halt vermutlich raus, weil die Hardware jetzt soweit ist und bei Apple wartet man wahrscheinlich halt mal so ein bisschen, dass in den Produktzyklus reinpasst. Aber so Ihr Verkaufsargument ist halt jetzt gerade, wir sind billiger und wir haben mehr Pixeldichte. Mhm. Und wir haben Multi-User. Machen Sie damit wirklich Werbung? Angeblich, in dem Spot, glaube ich, vielleicht sogar. Okay. War das im Spot? Also Gruber hat irgendwie so gemeint, oh, ich kenne viele, die Multi-User gerne hätten. Mhm. Auch gerade bei einem iPad ist das durchaus ein Feature, was sinnvoll wäre, finde ich. Ja, denke ich mir auch. Der Werbespot übrigens sehr schön von dem Nexus 7, fand ich, haben sie gut gemacht. So irgendwie so eine kleine Geschichte über einen Jungen, der so einen Vortrag in der Schule halten muss und so ein bisschen aufgeregt ist und sich dann so sämtliche Recherche da über das Nexus besorgt und echt schön gemacht. Also mir positiv aufgefallen. Ich muss ja sagen, mein Nexus habe ich jetzt mal dir gegeben zum Spielen, weil ich, also mein altes Nexus 7, ich hatte einfach keine Verwendung dafür, weil ich bin versorgt und und für die wenigen Sachen, die ich es genutzt habe, war es auch teilweise ein bisschen nervig. Tippen. Nee, tippen war WebOS. Da. Ah, okay. Ja, wir erinnern uns, bei WebOS war die deutsche Tastatur in der ersten Version, da wurde Tab, so Tabulator-Tab, mit Tippen übersetzt im Deutschen. Ach so. Das macht Sinn. Ich könnte ja Ingress drauf installieren, fällt mir gerade ein. Naja, der hat aber keinerlei sinnvolles Ortungsgerät. Das hat kein GPS? Das hat nur Wi-Fi und fertig. Das hat kein GPS? Nee, es hat auch kein. Das neue Nexus weiß ich nicht. Hat das neue Nexus wenigstens auch Datennetz? Weil das hat noch. Also das alte Nexus hat gar nichts, hat nur Wi-Fi. Okay. Warte mal, das erste iPhone hatte auch kein GPS, oder? Das hat nur über Wi-Fi geortet. Das erste hatte keins, ja. Aber das ist jetzt auch schon 6 Jahre her. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das hat Google vorgestellt. Und was Google noch vorgestellt hat, war so einen kleinen Dongle. So ein HDMI-Dongle. Mhm. So sieht der aus. So ein bisschen ein HDMI-Stecker mit ein bisschen Klobig dran. Ja, also Chromecast. Der Chromecast, ja. Ich verstehe, warum das jetzt Chromecast heißt. Was hat das mit Chrome zu tun? Naja, es kommt ja alles aus dem Netz. Es ist ja ganz interessant. Das Ding ist, ich glaube, Chrome OS, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, warum es so viel mit Chromecast, also warum Chrome da der Titel ist bei dem Stick. Aber was der Stick macht, ist, er ist irgendwie, den steckst du an einem HDMI-Port und du musst natürlich noch einen Strom dran stecken, trotzdem, obwohl es nur so ein kleiner Dongle ist. Und dann hast du an der Stelle ein von deinem Handy fernsteuerbares Fernsehgedöns-Dings, das wiederum deinen Content abspielen kann, wenn er in der Google Cloud ist. Ja. Also du kannst wirklich YouTube und so weiter angucken, aber du kannst jetzt nicht sowas machen wie AirPlay direkt von deinem Handy auf das Gerät. So ein direktes Stream geht nicht. Es geht nur so Google-Dienste, Inhalte anzapfen und Webkram anzapfen und angucken. Kostet aber deswegen auch $35 nur. So, also ist nochmal so ein Drittel Apple TV. Ja. Ja, also man kann damit jetzt wirklich nur Netzcontent runterladen und rendern sozusagen. Also runterladen im Sinne von abspielen, während man es runterlädt und gar nicht so sehr speichern. Und man kann jetzt nicht so diese Sachen machen wie, ich stecke da irgendwie mein Handy an und dann spiele ich mein Spiel auf dem HDMI-Display. Genau, so Dinge kann man da nicht tun. Das ist schade. Man braucht natürlich auch Netz. Hm. Und ja, hat nur WLAN an der Stelle auch, also kannst auch kein Kabel dran stecken, damit es irgendwie nicht den Rest zufunkt, so, was ich ja gerne mit den Geräten und am Fernseher tue, weil bei mir da das Netz in der Nähe liegt und dann mache ich lieber über Kabel. Ja. Gibt es auch noch nicht in Deutschland. Ja. Es gibt ja so ein ähnliches Ding, also nicht wirklich ähnlich, aber es gibt zumindest jetzt noch so eine Box auch von Now TV heißen die, glaube ich, was auch irgendwie so eine Apple TV-Lösung auf Android-Basis ist. Die ist allerdings dann mehr so wie der Apple TV tatsächlich und weniger wie dieses DLNA-Zeugs, wo du wirklich nur Sideloading machen kannst. Mhm. Es scheint also so, dass irgendwie jeder gerade versucht, so irgendwie mit auf Brechen und Biegen ins Wohnzimmer reinzukommen und so diesen Second Screen mit irgendwas voll zu kleistern. Okay. Und also was bei dem Chromecast halt noch so ein Ding ist, das kostet ja wie gesagt 35 Euro oder Dollar. Und da sind aber dann nochmal 3 Monate Netflix mit bei. Auch für Leute, die schon einen Netflix-Account haben. Mhm. Was dann so die effektiven Kosten natürlich jetzt nochmal runterdrückt auf 15 Dollar oder so. Oder keine Ahnung, was kostet Netflix? Irgendwie so 10 Dollar, 15 Dollar, was dann wirklich, ja. Aber ich dachte, die Netflix-Geschichte ist irgendwie ausgelaufen schon? Schon ausgelaufen, keine Ahnung. Gruber hat da irgendwie so einen snarky Kommentar Richtung Netflix doch nicht mehr. Kann sein, weiß nicht. Also es war zumindest so die Information, die ich zum Launch gelesen habe. Das ist natürlich schon sehr, sehr subventionierte Hardware dann. Ja. Jo. Dieses Wohnzimmer und diese Fernseher, ich weiß ja auch nicht so. Ich glaube, meiner wird demnächst verkauft, wird mit einem zweiten Beamer ersetzt. Ja, hört sich vernünftig an. Wir sprachen hier vor einiger Zeit schon über den Game Center-Konkurrenten sozusagen von Google. Sprich APIs, mit denen man einfach Multiplayer machen kann und so Sachen wie irgendwie Rankings und Achievements und der ganze Schmuh. Und mittlerweile ist das dann tatsächlich auch verfügbar. Genau, das ist die Woche rausgekommen. Es ist für Android gibt es so eine Game Center-mäßige App, die heißt, glaube ich, auch wirklich Google Play Game, was ich als Namen ziemlich eine Katastrophe finde. Also Google, ich finde, der Google Play ist halt, dass das Store Play heißt, ist halt echt nervig. Ja, das ist sehr verwirrend. Und es gibt vor allem, also das hat hier mit dem Store wieder nichts zu tun. Das ist wieder so Branding-Fail, weil es gibt ja andere Stores auch. Und ich denke auch, Dinge, die man in anderen Stores kaufen kann, werden trotzdem mit Google Play Games funktionieren. Nur, dass es halt nichts mit Google Play, lassen wir das. Also nichtsdestotrotz, es ist so, das Game Center von Google läuft über Google Plus Account und du kannst irgendwie Netzwerkspiele machen, Leaderboards und den ganzen Sponsor, was man sich da so vorstellt. Sie haben auch ein iOS SDK, ich weiß noch nicht, ob Apple das zulässt, dass man das benutzt. Also ich weiß noch nicht, ob schon eine App im Store ist, die das dann wirklich erlaubt. Da könnte noch ein bisschen Stöcke zwischen die Füße geworfen werden, wenn man will. Weil spontan eigentlich da jetzt keine Regeln gegensprechen. Eigentlich nicht. Zumindest keine, die es schon gibt. ich selber habe da keinen Bock drauf, den Google Plus Account noch irgendwie mehr zu verdrahten. So, das merke ich hier an meiner eigenen Präferenz. An sich, dass es eine plattformübergreifende Lösung gibt, wieder von einem zentralen Player, warum nicht? Ist ganz schön, ja. Jetzt irgendwie schöner als OpenFind oder sowas, ja. Aber ja, das ist so, es ist so ein Hauch über OpenFind für mich so als Lösung. Ja. Es steht halt irgendwie mehr Sicherheit irgendwie, also im Sinne von, die gibt's auch morgen noch dahinter. Ja, im Vergleich zu OpenFind. Das ist Google. Ja, ist eben Google. Was halten die länger als 3 Jahre durch? Naja, Android halten sie jetzt schon länger als 3 Jahre doch. Also dadurch setze ich auch meine Hoffnung rein, dass das länger hält. Und so ein Multiplattform-Service ist ja nicht so ungünstig, wenn du Multiplattform veröffentlichen willst. Dann brauchst du es nur einmal anbinden. Ja. Ich frage mich, woher eigentlich so dieses Toolset kommt, Leaderboards, Achievements und... Naja, Xbox im Zweifel. Die haben da schon... Kram. diese Kategorie von Online-Service für Spiele schon auch mitgeprägt. Und irgendwie auf den Konsolen musst du, glaube ich, sogar Achievements machen. Ja, teilweise. Es kommt teilweise, davon. Ja. Das finde ich auch so bescheuert. Ja. Naja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie jetzt keine Term-Based API gemacht haben in irgendeiner Form. Das scheint schwieriger zu sein, ne? Live. Weil Apple hat ja auch die erstmal weggelassen. Ich weiß nicht, ob es wirklich schwieriger ist. Es ist halt ein anderes Problemfeld. So. Also ich glaube, es fallen mehr Daten an, so per se, weil du halt so viele, du musst so viele so nicht akzept, also nicht jetzt laufende Spiele oder. Es ist mehr Aufwand. Also ob es schwieriger ist, ist die andere Frage, aber es ist auf jeden Fall mehr Aufwand, glaube ich. Ja, ein bisschen unvorhersehbarer vielleicht auch, aber eigentlich gerade für mobile Geräte nach wie vor eigentlich das Wichtigere. Ja. Und ja, das, was Apple da macht, ist ja leider auch nicht. Der Weisheit letzter nicht, Schluss. Nicht so schön. Nicht ja. so schön. Ja. Oh, ich sehe schon wieder Java-Code. Mir wird schlecht. Es tut mir leid, alle Java-Anhänger, aber ein bisschen an der Doku-Seite rumsurfen. Allein, nee, ich komme damit nicht klar. Sorry. Tja. Wo wir gerade bei dir wird schlecht und Spiele sind. wir haben jetzt eine Zeit lang wieder nichts von Ouya gehört. Und jetzt gibt es neue Nachrichten von der Ouya, die hier neben mir auch noch im Regal steht und wartet, bis sie mal wieder angemacht wird. Meine Zuhause macht so ein bisschen Simulatoren spielen. Ah, Simulatoren spielen. Was spielst du denn da? Ich im Wesentlichen glaube ich Super Mario wieder mal. Ach, Emulator. Emulator, Entschuldigung. Ja, ich dachte schon, machst du jetzt irgendwie Microsoft Flugsimulator oder nee, zu Hause? Nee, so Super Mario Land, wirklich so NES. Super und da, NES. Da klappt das mit der Latenz von dem Controller auch ja, halbwegs. Ja, also das passt. Das Digitalpad geht bei dem Ding nicht, macht so ein bisschen zicken, aber so grundsätzlich geht's. Okay, das ist schön. Also wenn es sich wenigstens für Emulation eignet, dann ist es ja auch schon mal was. Ouya möchte allerdings jetzt auch so ein bisschen mehr Exklusivtitel, im Sinne von überhaupt welche. Aber wir sind doch offen. Und sie sind total offen, aber sie wollen trotzdem Exklusivtitel und deswegen machen sie jetzt folgenden Stunt. Sie versprechen Kickstarter-Projekten, die sagen, die ersten 6 Monate sind wir für die Ouya exklusiv. Dass ihr Kickstarter, also dass sie quasi die Hälfte von dem Kickstarter-Money obendrauf hauen. Mhm. So, also wenn du über 50.000 schon gefundet bist, dann kannst du eben zu Ouya gehen und sagen, hier, wir machen das exklusiv für euch ein halbes Jahr, dann kommt Ouya und legt nochmal die Hälfte drauf. Interessant. Also es ist irgendwie, ich habe jetzt auch noch die Gesamtsumme von 1 Million US-Dollar gelesen. Ja, irgendwo. Das ist gedeckelt auf 1 Million. Es geht um Kickstarter-Projekte zwischen 50.000 und 250.000. Mhm. Das sind die Summen, die Ouya noch draufpacken soll. Und der am erfolgreichsten gefundet hat, kriegt nochmal 100.000. Okay. Extra. Ja. Was ich dann wieder gar nicht verstehe. Ich finde noch viel geiler, so dieses, also, ich weiß nicht, ob ihr die Seite nochmal so im Kopf habt, so Declare Your Independence ist der Slogan auf dieser Fun-Seite. So, seid unabhängig von allen anderen und exklusiv für uns. Hä? Naja. Ja, und dann gab es da noch so Querelen. Am Anfang stand drin, egal ob es gefundet wird oder nicht, du musst dann exklusiv sein. Das haben sie jetzt, glaube ich, wieder zurückgezogen. Ja. Also, Stranger Move, finde ich. Das auch noch mit Kickstarter zu koppeln, verstehe ich auch nicht ganz. Ja, das kommt ja von Kickstarter. Naja, Moment, du sagst sozusagen, hey, Kickstarter-Projekt jetzt geil, ihr kriegt es aber nur für die Ouya. Ja, also ich denke, warum Ouya sagt, wir koppeln uns da an die Kickstarter, ist schon eine relativ klare Entscheidung, weil halt Ouya selber so ein Kickstarter-Projekt ist und da ja. auch Community hat. Umgekehrt glaube ich aber halt nicht, dass das so als Ding fliegt, weil wenn ich irgendwie bei Kickstarter was fande, dann will ich davon auch was haben und nicht irgendwie ein halbes Jahr Exklusivität für Ouya. Ja. Also da schränken sie sich halt massiv im Publikum ein. Und ich habe heute auch eine Statistik gelesen, dass irgendwie 87% aller Ouya-Besitzer noch nie ein Spiel gekauft haben. Inklusive mir. Die Emulatoren sind ja alle umsonst. Das fand ich auch interessant. Also ich habe mal meine Kreditkarte eingetragen wegen irgendwas, aber ich habe da noch nichts gekauft bisher, weil... Ja, also ich hatte gelesen, dass die Umwandlungsrate nicht so wahnsinnig toll ist von runtergeladenen Titeln zu gekauften Titeln. Ja, ja. Naja, aber was wollen wir erwarten? Also das braucht ein bisschen. Also ich weiß nicht genau, es darf halt nicht einschlafen. Eine Low-Cost-Konsole mit der, so wie sie aufgestellt sind, solange sie sich jetzt ein paar Jahre auf dem Markt halten, dann haben sie es, glaube ich, durch. Und bis dahin verdient man halt nicht besonders viel, aber wenn ich jetzt ein Cross-Plattform-Game habe, ob ich dann jetzt noch eine Konsole mit dazu nehme oder nicht, ist ja auch nicht so tragisch. So. Ja, ja. Ist halt die Frage, ob das die Uja ist. Ja, und ob ihnen vielleicht auch schon geschadet hat, dass sie sagen, so hier, ja, übrigens, wir machen jetzt schon die Uja 2 und nun ja. Mal gucken, welche Kickstarter-Projekte dann tatsächlich exklusiv für die Uja kommen und ob die dann irgendwie gesponsert werden. Ich habe ein lustiges Kickstarter-Projekt gebackt, das habe ich da jetzt noch nicht reingeschrieben, aber Soul Power. Soul Power. Finde ich lustig. Das ist eine Sohleneinlage, die Strom produziert, wenn du irgendwie so Wanderschaft gehst. Das ist genau das, was ich schon angesponnen hatte. Angeblich funktioniert das so. Sie haben schon relativ weit einen Prototypen. Geil. Ich fand es halt lustig. Da hast du halt im Endeffekt so am Fußgelenk so eine kleine Batterie, glaube ich, die ihr dann auflädt oder so ein kleines Ding. Und da kannst du dann wieder deine technischen Geräte anschließen. Cool. Ich weiß nicht, wie viel Menge sie an Strom produzieren, aber ich finde so ein bisschen so dieses. Die Bewegung zum Stromgewinn für die Alltagsgeschichten zu verwenden, fand ich eh klasse. Wir hatten letztens auch diese Diskussion mit den Swatches, die sich so selbst aufziehen, einfach nur so durch die Armbewegung. Und sowas finde ich eigentlich als Projekt und als Idee cool und mal gucken, was dabei rauskommt. So eine Sohle kommt da, die da so Strom macht. Viel Spaß mit der Sohle. Ich glaube, ich muss mir auch so eine Sohle kaufen. Soul Power. Tja. Gut. Ich habe Microstoft geschrieben. Ja, das bleibt jetzt so. Microstoft. Microstoft und die Indies. Ja. Es gibt Neuigkeiten von Microstoft. Wir erinnern uns, Microstoft hat vor einiger Zeit diese neue Konsole angekündigt, die Xbox One. Und haben festgestellt, dass das, was sie da angekündigt haben, irgendwie nicht so wahnsinnig populär war. Einerseits, weil sie sich sehr auf das Wohnzimmer konzentriert haben und weniger auf die Spiele. Andererseits, weil die Modalitäten für die Spiele dann doch eher so suboptimal waren, im Sinne von Gebrauchtspiele-Markt und aber auch Indies. Also sie meinten, ja, nee, Self-Publishing geht hier nicht, wir machen das weiter so mit Publishern wie die Xbox 360. Ja, also Microsoft hatte ja dieses Event auch auf der GDC und es wird alles genau so, wie sie es gesagt haben, andersrum. Genau. Also im Grunde können sie dieses Event im Nachhinein wegschmeißen. Genau, Überraschung, jetzt doch Self-Publishing und jede Xbox One ist ein Dev-Kit. Ja. Also man braucht keine spezielle Hardware mehr, weil irgendwie jeder ist ja ein Creator und alle wollen das können. Nur, Achtung, noch nicht zum Launch. Weil ist ja nicht geplant gewesen. Ich finde auch so schön, so our vision is that every person can be a creator. Our vision. Als wäre das Microsofts Vision für die Xbox. Also das ist so lächerlich. Das ist mehr so dieses, wir wurden heimgesucht von dieser Vision und jetzt müssen wir uns daran halten. Aber das ist so das klassische Microsoft, das ich überhaupt nicht mag. Das so wie es auch früher war. So, ja, das ist so diese große Klappe, alles immer wieder anders machen. Im Endeffekt so sich irgendwo so hinwieseln, Zeug kopieren, machen. Also es funktioniert alles irgendwie, aber immer zu sagen, man hat es erfunden oder man wollte sowieso immer in die Richtung und es ist schmierig. Es ist aber halt auch einfach so Management bei Headless Chicken. Ja, so, weil irgendwie wir machen das so, ach, das gefällt mir nicht, da machen wir es genau im Gegenteil. So. Das ist der gefühlte also Business. Ich glaube eher, dass Microsoft Milliarden versenkt hat, um den Konsolenmarkt zu researchen und das haben sie halt bei der ersten Xbox, die nicht Xbox One, sondern bei der Xbox gemacht und haben dann halt die 360 genauso nach dem Motto rausgebracht und die One jetzt genauso. Weil es war ja schon immer so auf dem Konsolenmarkt und plötzlich macht Sony was anderes und Nintendo macht was anderes und das hat sie jetzt kalt erwischt. Eigentlich es fühlt sich so hat an, lang gedauert, dass sie es kalt erwischt hat. Es fühlt sich so an, als würde die Kacke richtig dampfen bei Microsoft, wenn ich ehrlich bin. Also so richtig, so denen geht der Arsch auf Grundeis insgesamt. Und deswegen machen sie jetzt ständige Restrukturierung so, bis sie vielleicht wirklich über den Jordan werfen. Ja, ich glaube aber, dass also Microsoft wird sich halt trotzdem jetzt immer noch stark auf das Wohnzimmer konzentrieren, wo die anderen halt jetzt eher nicht so, also schon auch, aber nicht den Hauptfokus drauf haben. Und im Zweifel hat Microsoft auch genug tief genug Taschen, um das halt durchzuhalten. Ja, aber wenn sie so oft hin und her wedeln in alle Richtungen, Also es ist im Moment auf voller Front, also auch was über Windows hin und her dackeln ja, wieder. Ja, also ja. Sie haben wirklich so, sie haben jetzt in keiner Produktlinie mehr eine Linie drin. Also die Xbox Office. Hatte, oh, Office. Ja. Ja. Damit sie auch das Geld machen. Ja, immer noch. Wir warten einfach auf die Xbox 1.1. Genau. Ich werde mir keine Xbox kaufen, vielleicht eine PlayStation 4. Aber wahrscheinlich auch erst, wenn der erste Titel, der wirklich, den ich unbedingt haben will, dafür rauskommt. So. Ja, ja. Und ja, Nintendo ist bei mir eh unten durch. Tja, was mir kürzlich auffiel, ist, dass das Fenster für die PS3, das schließt sich jetzt auch so langsam, dass da wirklich noch die AAA-Sachen rauskommen. Ich freue mich sehr auf Beyond Two Souls. Ja, und ich glaube halt, Beyond ist so eins der letzten Titel, die wirklich als AAA für die PS3 rauskommen, was halt relativ Schlechtes bedeutet für Trico. Soll Trico noch für PS3 rauskommen? Mhm. Ja, ja, genau. Schade, eigentlich wäre doch The Last of Us ein perfekter Schlusstitel gewesen. The Last of Us Guardian? Nein. The Last of Us PS3. Oh, ein Spiel von aus der Sicht der Konsolen. Ja, ja. Nun ja, nur denn, mal gucken. Vielleicht kommt ja The Last Guardian tatsächlich noch raus, aber ich bin zunehmend skeptisch. Dann noch ein kleiner Fauxpas, diesmal nicht von Apple oder von Microsoft, sondern von Twitter. Ja. Und zwar hat Twitter irgendwas beworben, ich weiß gar nicht mal was. Ich will es auch gar nicht erwähnen, weil ich will es auch nicht weiter bewerben. Auf alle Fälle, was Twitter gemacht hat, ist ein Screenshot rausgegeben und dann da drei Fake-Tweets drin gehabt von echten Twitter-Usern, die nicht geschrieben haben. Ja, also quasi da stand jetzt also quasi @DominikWagner so, oder @MonkeyDom. Mhm. Hey, ich gehe total gerne Kaffee trinken bei bla bla bla. So. Genau. Und ja. Nur mit dem Unterschied, dass du das nie getwittert hast, aber die dann trotzdem Werbung mitmachen. Und das gab so ein bisschen Furore und irgendwie der SF Gate hatte dann auch gleich einen Zeitungsartikel dazu. Und das stellte sich aber halt dann raus, dass Twitter halt dann meinte, oh ja, tut uns extrem leid. Und hier, das war halt ein Mockup und das hätte jetzt nie so online gehen dürfen und das tut uns leid. Ja, schon ein großer Fuck-up an der Stelle. Ja, Twitter wird nicht sympathischer. Ist halt, aber das ist wirklich wahrscheinlich so ein kleines Mockup, das jetzt nicht mehr richtig rechtzeitig aufgefangen wurde oder noch mit korrigiert wurde, bevor es rausging. Hm. Also wie das entstehen kann, kann man schon nachvollziehen, glaube ich. Ja, trotzdem. Glaub auch. Twitter. Irgendwas ist mir zu Twitter gerade noch eingefallen, jetzt habe ich wieder vergessen. Tja. Ads. Ja. Bei Facebook kann man ja jetzt so einen Knopf drücken, wenn man einen Status schreibt, um diesen Status als App zu benutzen. Ja. Das ist total schräg. Ja. Zahl mal $5, dann bist du, dann hast du. Ist aber auch ein Weilchen schon so. Also, Warum würde ich das jetzt machen? Will damit dein Facebook-Status nicht rausgefiltert wird aus der Timeline. Genau, Facebooks Geschäftsmodell ist ja, dass man das meiste von dem, was du da tust, nicht sieht. Und dass du dein Geld dafür zahlst, dass du dir sicher bist, dass alle sehen, was du tust. Ja, aber das ist dann wirklich als Ad gekennzeichnet ja auch noch. Aber sie taucht natürlich überall auf. Also ja, promoted Gedöns halt. Also Ad steht, glaube ich, jetzt noch nicht dran. Aber es ist halt irgendwie so. Ja, eben Promotion. Oder es ist irgendwie positiv formuliert. So. Ja. Stimmt, das ist auch so, dass die Facebook-Startseite einem ja nur so ein, das interessiert dich bestimmt am meisten von dem, was da so passiert. Filter liefert. Ja, ja, genau. Wenn du auf Freunde drückst, dann werden es mehr. Das fand ich auch seltsam. Mhm. Also diese Facebook-Seite ist, glaube ich, von der Geburt bis jetzt immer anders undurchsichtig geworden. Ja, und in dem Kontext kann man ja dann auch verstehen, dass sie jetzt irgendwie ihre Einnahmen verdoppelt haben im letzten Quartal. Ah. Ja, aber weißt du, so Leute, die auf so Knöpfe? Tja, also ich glaube zumindest. Also die Fanpage-Geschichte für natürlich. Product Pages und Fanpages funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Weil da hat man relativ ein tolles, schnelles. Also da, ich muss sagen, da fände ich es ja ganz gut, wenn sie wenigstens die Wahrscheinlichkeit angeben, dass mein Tweet irgendwo, mein Status irgendwo. Bei dir sind es ja auch Tweets. Du hast ja nur Tweets. Wenn ich jetzt schreibe, hab gerade Hühnchen gegessen und dann steht da 12,6%. Ja, dann weiß ich wenigstens, okay, das kommt bei einem Zehntel an. Da musst du 10-mal Hühnchen essen. Ja. Ja. Ja. Und das kann man dann, den Prozentsatz kannst du dann hoch pushen mit Facebook Bonus Points. Für 7,3 Points kriegst du einen Prozentpunkt. Ja, ja. Also nur, dass sie es halt mit Geld machen. Gleich direkt. Naja, die Bonuspoints musst du mit Geld kaufen. Hm. Du kriegst aber nur gerade Zahlen von Bonuspoints mit Geld. Das ist ein guter Plan. Absurdistan. Nun ja, nun denn. Dann kommen wir eigentlich nahtlos jetzt von den News hin zum Konsum- und Pro-Tipp-Bereich. Also du hast es überschrieben mit Pro-Tipp. Ich möchte das ja fast unterstreichen, weil ich habe das auch irgendwie jetzt erst letztens durch einen Tweet von dir kennengelernt und der ist echt gut. Wenn der Dom sowas schreibt, dann ist es ein echter Pro-Tipp. Tja, ja. Also es ist zumindest hier auf, also gerade so diesen Tweet, weil es ja eine Statusnachricht auf ADN war sogar. Alles das Gleiche. Da habe ich auch die Antwort bekommen, oh schön, dass man hier auch Sachen lesen kann, wovon ich nichts verstehe. Insofern ist es schon eher in dem Pro-Tipp-Bereich. Und zwar geht es um ein kleines Utility für die Kommandozeile. Das heißt, wenn man sich gerne mal auf der Kommandozeile tummelt, um irgendwelche Dinge zu machen, Netzseiten abzugrasen, Zeug zu parsen, auf irgendwas zu warten und ja, Dinge, die eigentlich nur auf der Kommandozeile passieren, aber man trotzdem irgendwie im User-Interface davon mitbekommen will, wenn man es genau, passiert. Notiz nehmen will. Da gibt es ein tolles kleines Tool, das heißt Terminal Notifier, ja. Minus geschrieben dazwischen. Das kann man am einfachsten installieren über GEM, also über diese Ruby-Geschichte. Mit. I beg to differ. Am einfachsten geht es natürlich über Homebrew. Über Brew direkt auch kann man installieren. Okay, dann auch über Homebrew. Und was das macht, ist nichts anderes, als wenn du den aufrufst, entsprechend eine Notification in das Notification Center von OS X zu schicken. Und da kann man dann auch eine URL anhängen oder auch mit welcher App das geöffnet werden soll, ob es überhaupt irgendwas auslösen soll, wenn man es hinschreibt. Und das ist sehr fein. Ich habe das jetzt benutzt für diese Developer-Seite, ist down, um da möglichst schnell Notiz davon zu kriegen, wenn sie wieder ab ist. Es ist natürlich immer noch nicht passiert bis jetzt. Dafür habe ich dann auch in den Notifications, man vergisst ja gerne, dass man im Notification Center auch auf OS X einschalten kann, ob die Notifications dieser App als Banner oder als Alert angezeigt werden sollen. Ja, was und der Unterschied ist, das eine bleibt da und das andere geht weg. Genau, das eine bleibt da, das andere geht weg und dass es da bleibt, hat auch so einen OK-Button oder so, den man dann drücken muss. Also so das, was Marcel mit dem Software-Update genervt hat. Und wenn man den Terminal-Notifier für was benutzt, was wichtig ist, dann kann man da alles auf Alert stellen und dann kriegt man es auch auf alle Fälle mit, weil dann hängt es da einfach noch rechts oben am Bildschirm, sobald es mal wirklich passiert. Ja. Finde ich extrem praktisch. Es ist für mich halt so dieses Scroll-Notify, was es eben auch gibt, was seit jeher so aus dem Terminal raus auch Growl-Messages schicken kann. Und wenn das jetzt direkt mit ins Message-Center auch geht, dann kann ich mir das sparen. Notification-Center. Genau, also ich mache da so eine Mischung. Ich nehme das für lokale Sachen her und für Notifications, die mich sonst interessieren, bin ich bei Pushover. Finde ich auch praktisch. Ja. Wobei es auch nicht so hübsch ist, aber es geht zumindest. Soll sein mal der Pro-Tipp hier gewesen. Und falls ihr euch mit der Kommandozeile noch nicht auseinandergesetzt habt, tut es mal. Da kann man spannende Dinge machen, relativ einfach. Man muss zwar jedes Mal wieder nachlesen, aber da ist viel Zeug in eurem Mac, das ihr vielleicht noch nicht angeguckt habt. Relativ einfach ist immer relativ. Ja. Aber irgendwo einfach mal anfangen. Anfangen ist aber gut. Anfangen ist gut, weitermachen ist auch nicht schlecht. Wir haben hier noch Dungeonism auf der Agenda. Dungeonism. Was ist denn Dungeonism? Dungeonism. Dungeonism ist... ein Zungenbrecher, nee. Sorry. Nee, gar nicht so ein Zungenbrecher. Dungeonism ist ein iPhone-Spiel. Ein iPhone-Spiel. Und zwar ein iPhone-Spiel, das eigentlich so das klassische Genre der Roguelikes bedient. Und zwar wirklich im klassischen Sinne. Du bist wirklich so ein Abenteurer und musst durch die Gegend, also durch die Höhlen und Gegenden laufen und ins Exit kommen und dabei Monster umnieten und irgendwelche Sachen einsammeln. Und ist nur fürs iPhone, ist im Moment nur fürs iPhone gemacht. Ist vom Stil her sehr so ein bisschen Vector-Artsy gemacht. Also so, die sieht alles so ein bisschen eher wie so ein Printprodukt aus. Also okay. Passt irgendwie ganz gut zu iOS 7 auch in dem Aspekt. Es ist nicht ganz so randommäßig, dass du wirklich nur so einfach, okay, du gehst jetzt in einen Dungeon und immer tiefer, sondern du hast hier verschiedene Szenarien, wo es verschiedene Levelstufen gibt, wo du dich praktisch so in einem Menüsystem so entscheiden kannst, wo du hingehst erstmal, und da kannst du immer wieder neue entdecken, und da ist dann mal ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Wald und so weiter, und du kannst ja da drin dann eben leveln und einfach schön turn-based spielen. Also es ist nicht Echtzeit, sondern es ist turn-based, und wenn du einen Zug machst, ist es auch nicht ganz so klassisch wie bei den Rogue und NetHack-Geschichten, dass du jetzt nur einen Schritt machen kannst und dann machen die Monster einen Schritt gleichzeitig, sondern du hast so ein bisschen einen Bereich, in dem du laufen kannst, und ja, macht Spaß, kann man einfach zwischendurch mal so spielen, mal unterwegs mal einfach mal einen Dungeon durchlaufen und ein bisschen leveln. Ich habe es bisher sehr genossen. Ich habe mir gedacht, ich sage es erst jetzt, weil ich habe schon seitdem es rausgekommen ist, gekauft. Und das ist jetzt mal ein Spiel, das ich mal weitergespielt habe auch. Cool, ja. Cool. Ja, sieht interessant aus. Also mir gefällt der Grafikstil jetzt aufs erste Hingucken auch sehr. Das könnte in der Tat spannend sein. Ja, ich hatte leider nicht so viel Glück in letzter Zeit mit den Sachen, die ich mir geladen habe. Deswegen habe ich gar nichts vorzustellen. Oh. Aber am Samstag kann man ja auch noch Anti-Prism-Demo spielen, wenn man mag. Ah. Im Ort eurer Vertrauens. Ort eurer Wahl wahrscheinlich so. In der Bundesrepublik eures Vertrauens. Wahrscheinlich dann um nur, 12 Uhr. Aber nicht vergessen, Snowden Heiligenbildchen ausdrucken vorher, dass man auch was dabei hat. Genau. Ja. Sonst weiß ich gerade nichts zu spielen. Ich hoffe, dass ich mal wieder was entdecke. Oh ja. Ich habe wieder in den App Store geguckt. Das tut immer so weh. Ja, wenn ja. Man in die Top Listen. Die Schmerzen. Ich habe gestern einen Prototyp gespielt von einem Spiel, der sehr vielversprechend aussah. Ah, schön. Aber ich kann leider nicht drüber reden. Tja. Kannst du auch nicht sagen, wann das kommt? Nee, das konnte noch niemand so genau sagen. Achso, also das ist noch unbekannt. Mhm. Ah ja, das sollte ich vielleicht mal recherchieren, so von der Amazed. Da könnten ja jetzt ein paar Sachen auch langsam mal einen Status erreicht haben, dass sie kommen von diesen ganzen Prototypen, die ich angesehen habe. Ja. Da muss ich mal recherchieren. Stimmt. Dieses eine Sneak-Spiel da, das fand ich sehr cool. Clark habe ich mir angeguckt. Das sollte damals im August kommen. Das heißt, da muss ich nochmal gucken, ob die noch im Zeitplan sind. Tja. Was ja eher selten ist in dieser Branche. Ja, ja. All das gibt es dann vielleicht nächste Woche. Und noch viel mehr. Und vielleicht auch wieder mehr. Das neue Dev Center? Wenn wir Glück haben, ist bis dahin sogar wieder das Apple Dev Center verfügbar. Und eine neue Beta vielleicht sogar. Ich bräuchte die echt. Ja, ich auch. Aber egal. Wir gucken dann nächste Woche einfach mal, was es dann so Neues gibt. Bis dahin verabschieden wir uns von euch und wünschen noch eine schöne Restwoche. Wiedersehen. Baba. Winke, winke. I entered this scene through rejection and honesty. Nerds weren't mean, they were weird, and that worked for me. After 10 years of teasing, when social skills failed me, Dungeons and Dragons cured all that ailed me. We read books, we played games, we made art, we watched Lost, we said things like D20, shipping and mana cost. It felt good to be myself, not being mocked, still self-conscious though. We whispered things about jocks, but one day you grow up, come into your own. Now geek's not rejection, it's a label I own. Then ignorant haters come to prove me wrong. Tell me I'm not nerdy enough to belong. I've got nothing to prove. I've got nothing to prove. I've got nothing to prove. That's a funny one, go ahead. How many comic books are there I haven't read? I know it feels good to have a contest you win. It would feel even better if I wanted in. So women aren't geeks, is that your conclusion? But this is some secret club based on exclusion. 12-year-old dorks would say you're being selfish, and then they'd go write in their journals in Elfish. I've got nothing to prove. honestly, I shouldn't need it. This world needs all kinds of folks to complete it. You've got gamers and artists and comic subscribers, cosplayers, crafters, and fanfiction writers. You can stop, never say fake geek again. Our club needs no bouncers, all who want in, get in. But go ahead if you want to own that role fully. I ain't got nothing.